Dem Bericht der südkoreanischen Sender CBS vom 31. August zufolge erklärten die südkoreanischen Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee, dass sie die Gelder, die Japan nach der unterwürfigen Vereinbarung als Trostgelder liefert, ablehnen werden. Außerdem erklärten die südkoreanischen Eheleute Kim So-kyung und Kim Un-sung die Mädchenstatue für die Sexualsklaverei der japanischen Armee vor der japanischen Botschaft in Seoul errichtet hatten, am 27. August den Standpunkt, den Bau der Mädchenstatuen fortzusetzen.